Mädchenplatz verweist, ich durfte duschen gehen. Und im Vorübergehen konnte ich nicht widerstehen, meine Traumfrau anzuflehen. Sabine, komm mit in die Kabine, ich bin für dich bereit. Sabine, komm in die Kabine, für die Nachspielzeit. Schalala, lalala. Ich unter der Dusche mit nem Bier. Und sie sagt, mach was dir gefällt. Oh du mein Stoßstürmer, mein Kreisliga-Held. Sabine, kommt in der Kabine.